Land. Das Glück weicht meine Wut. Ein Land verwüstet in Asche und Glut. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Freie Meinung ist das größte Recht, doch wer dazu steht, dem geht es mal schlecht. Sie gammeln auf der Straße, jeder kann es sehen, doch niemand sagt, sie sollen gehen. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Blühende Wälder, klare Seen, die Vögel zwitschern, als die Frühjahrswinde weht. Denk ich an Deutschland, das Glück weicht meiner Wut. Ein Land verwüstet in Asche und Glut. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland. Schöne Welt, schönes Land, mein schönster Traum, mein Heimatland.